Thank you.

vorhabenden Reise ihre Pistolen leihen. Leben Sie recht wohl. Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen. Reich mir das Werk.